wenn der Mond in mein Ghetto kracht, werden alle Zombies wach. Versorgt die Nachbarschaft, es ballert wie ein Uppercut. Uber, Uber, Bruder, ich bin Löwe, du kannst jeden tragen. Ich hab zu lange einen leeren Magen, Brother, nicht mehr wieder. Ich will Audi, Benz und Beamer. Und du machst nicht auf Gangster wegen ein paar Shots Tequila. Nimm keinen Burn und ernst, keiner ist hier meine Liga. Denn nur Berliner machen echte Ghetto-Lieder. Brother, sag davon, ich will jetzt Beamen. Berlin lädt, Kaffee und Martin. Kapital, frei, stell mein Team. Und mach Kaffee, Sonne, Klappe, weil wir sind. Kaffee, Bra, yeah. Kaffee, Kaffee, Bra, yeah. Kaffee, Kaffee, Bra, yeah. Nimm meine Kaffee, sonst erfahr ich Bra. Kaffee, Bra, yeah. Kaffee, Kaffee, Bra, yeah. Kaffee, Kaffee, Bra, yeah. Nimm meine Kaffee, sonst erfahr ich Bra. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Ich bin bis oben hin mit Präparaten gestopft. Supplementenmillionär, eröffne bald den vierten Shop. Ich galoppier durch Tschernobyl mit meinem Dragonpferd. Ich switche einfach lässig zwischen zwei Karrieren hin und her. Bin der Metallrecycler, Zuckerrohrplantagenchef. Haut sich jeden Tag auf Replay, 30 Sessions, Tacos weg. Der Kaffee Gucci hört die ganze Straße Trap. Ich schlusche meine Lyrics, dass du denkst, dass die ist Gucci wie Bardo-Rap. Ich trag Hufen an den Pferden wie ein Tafelritter. Gib mir 70 BPM und ich roll wie ein Riesenkritter. Wir crashen Partys mit überdurchschnittlich großen Typen, die mit nem Aufwärtshaken Klitschko-mäßig alles bügeln. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Kaffee, Bra, Kaffee, Kaffee, Bra, Kaffee, Kaffee, Bra, mach mir meine Kaffee von Safari klar. Kaffee, Bra, Kaffee, Kaffee, Bra, Kaffee, Kaffee, Bra, mach mir meine Kaffee von Safari klar. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Schredder, Schredder, Schredder, Huber, Bubers im Gerichtssaal. Huber, Bubers, klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Bratan sagt davon, ich will jetzt Beat. Berlin lebt, Kaffee und Masse. Bratan sagt davon, ich will jetzt Beat. Berlin lebt, Kaffee und Masse.